du vom Kronkorkensammeln nicht mal die Schnauze voll? Die sind für meinen Vater, das weißt du doch. Wo warst du? Ich warte seit einer Stunde auf dich. Wenn wir verabredet sind, sammelst du keine Kronkorken. Willst du unbedingt auffallen, oder was? Ist ja gut, Vincent, das habe ich nicht bedacht. Ach, jetzt komm. Wer ist es diesmal? Ein Alter, hat an die 2000 Eier in der Tasche. Der isst was da drüben im Bistro. Danach geht er nach Hause, hat eine kleine Bude im 6. Stock, Fahrstuhl. Okay. Übliche Methode, aber erhöhte Wachsamkeit, klar? Ja. Siehst du ihn? Der Tisch ganz hinten, neben dem Garderobeständer. Ja. Sei ganz natürlich. Hey, Gregor. Ja. Und deine Brüder? Sammeln die auch Kronkorken? Vergiss es, Vincent, ist zu hoch für dich, verstehst du eh nicht. So viel verstehe ich schon. Dein Vater verdient kein bisschen was damit. Vergiss es, hörst du? Okay, okay. Aber wieso rackerst du dich eigentlich so für deinen Vater ab, wenn er vielleicht noch nicht mal dein Vater ist? Einer von uns Vieren ist sein Sohn. Und ihr habt's nie erfahren? Sieht keiner von euch eurem Vater ähnlich? Keine Chance. Manchmal haben wir uns abends alle fünf vor den Spiegel gestellt und uns angeschaut. Mein Vater hat jedes Mal gesagt, mir reicht's, Kinder. Wir werden uns nicht in Salzsäulen verwandeln, bloß um rauszukriegen, wer von meinen Eiern abstammt. Eier sind Privatsache. Und dann sind wir ins Bett gegangen. Na jetzt, mit diesem ganzen Genetikzeug könnte man es rauskriegen. Ihr pisst alle in einen Becher und der Urin verrät euch die Wahrheit. Er hat sich dran gewöhnt, er will's nicht mehr wissen. Und du? Wieso hat deine Mutter ihm nie gesagt, welcher es ist? Weil sie Angst hatte, er würde sich um die drei anderen dann nicht kümmern. Aha, ganz schön clever, deine Mutter. Hey, pass auf. Der Opa hat sich jetzt das Dessert bestellt. Der Typ ist echt ein Fitbolzen. Erst Wein, jetzt Nachtisch. Das macht müde. Höchste Vorsicht, Gregor. Achtung, er geht. Los. Das Zeichen des Widders. Ich hab ihn. Stopp in die Tasche. Von Fred Vargas. Aus dem Französischen von Julia Schoch. Regie Frank-Erich Hübner. Wann hatte deine Kondition? Was habe ich dir gesagt? Ob du ihn wohl sehr ramponiert hast? Ich habe ihn nicht mal berührt. Verhalte dich ruhig. Ich rufe dich an. VT75, eine blaue Yamaha. Ja, sehr dringend. Ich warte auf deinen Rückruf, ich bleibe hier. Volltreffer, mein Lieber, 30.000 Eier. 30.000? Ja, 29.500 und ein paar zerquetschte. Endlich sind wir mal auf eine Goldader gestoßen. Und auch was anderes. Die Tasche von dem Alten ist die reinste Büchse der Pandora. Scheiße, ein Fläschchen? Sieht wie Blut aus, Ausweise, eine eingetrocknete Vogelkralle, Knochenstücke, ekelhafte Bücher und was mit Toten und mit Sternen. Und außerdem stinkt das Zeug. Was meinst du denn damit? Pornokram? Am liebsten würde ich ihm das ganze Zeug zurückgeben. Dann hätte ich nichts davon gesehen. Bist du verrückt? Und die Kohle? Die Kohle stinkt. Das ist das Geld von einem Durchgeknallten, der Geschäfte mit Toten macht. Rühr's nicht an, Vincent. Wir haben das Ding zu zweit gedreht. Morgen früh um 9 bin ich bei dir. Was ein Mädchen, das angerufen hat? Fragst du mich das jetzt jedes Mal, wenn's klingelt? Such dir ein Mädchen, wenn ich dich nicht mehr nerven soll. Ich will keins, das sind blöde Ziegen. Schluck das runter, Gregor, hörst du? Ich schluck's runter. Sag, dass du es nicht gesagt hast. Ich hab es nicht gesagt. Gut. Deine Brüder haben alle Frauen, nur du nicht. Dabei bist du so ein netter Kerl. Wirklich schade. Die Mädchen finden mich nicht nett. Ich sei zu dürr, habe zu große Ohren und sehe aus wie ein Idiot. Hör nicht auf sie. Wenn sie das sagen, sind's blöde Ziegen. Siehst du? Ach, verwirr mich nicht, Gregor. Ich möchte eine Leiche melden. Bleiben Sie dran, wir verbinden Sie. Kommissar Adamsberg? Ich möchte eine Leiche melden in der Rue Erasme 57, im 6. Stock. Wer spricht da? Hallo? Hallo? Der Tod ist gestern Abend gegen 22.30 Uhr eingetreten. 3 Messerstiche im Bauch. Nach der Tiefe der Einstiche zu urteilen, war es ein Mann. Sehr brutal. Profi. Und diese Schnitte? 4 auf dem linken Oberschenkel durch die Hose. Das Fleisch wurde aufgeritzt. Woanders keine? Nein, nur auf dem Oberschenkel. Ich rufe dich an, sobald ich mehr weiß. Dongla, ich höre. Vincent Augier, 25 Jahre alt, hat eine Akte. Taschendieb aus der Banlieue, mit 15 angefangen. Mit 23 sechs Monate, seither nichts. Arbeitet nicht, ist aber auch nicht arbeitslos gemeldet. Wovon er lebt, ist nicht bekannt. Agiert er allein? Wir haben sein Adressbuch. Versuchen wir es in diese Richtung. Denn ich vermute, der Mörder hat seinen Anteil gesucht. Drogen, Geld. Nein, ich weiß nicht, Danglars. Diese Schnitte auf dem Bein, ich verstehe das nicht. Ich würde einem nicht die Oberschenkel aufritzen. Ich würde mich mit dem Hals befassen. Der Kerl hat ein Versteck oben auf seinem Wasserboiler. Ziemlich schlau. Aber nicht schlau genug, denn das Versteck ist leer. Irgendwas hat der Mörder mitgenommen. Verflucht, ich hab dir schon mal gesagt, ich will nicht, dass du zur Bank kommst. Was machst du hier? Schämst dich für deinen Bruder? Warum schreist du so? Komm weiter, sag ich. Du schämst dich, oder? Soviel ich weiß, habe ich immer noch drei Brüder und einen Vater zu versorgen, die nicht einen Finger rühren, falls du dich entsinnst. Wenn du essen willst, sollte dir daran gelegen sein, dass ich korrekt bleibe. Gauthier schafft auch Essen ran. Ich weiß nicht, ob dir das gefallen würde. Umgraben, Kartoffeln ausbuddeln, Erbsen lesen, Hühnerschiss wegmachen. Zieh deine Skates aus, wir essen hier. Du kennst unsere Abmachung, Grégoire. Wenn du missbaust, behältst du es für dich. Ich will davon nichts wissen. Sonst? Ich sperre dich in deine Bude, bevor man dich in den Knast steckt. Ich wollte dir bloß was zeigen. Was ist das? Eben, das weiß ich nicht. Woher stammt es? Hab ich gefunden. Hast du gefunden? Na klar. Vorsicht, ist nicht sehr sauber. In was für eine Schweinerei bist du da hineingeraten? Genau das frage ich dich. Was ist das? Zahnsplitter. Von Menschen? Ja. Scheiße. Diese Zähne sind ganz frisch. Woher hast du das, verdammt? Aus einer Tasche, die ich gefunden habe. Die du geklaut hast. Da waren auch noch Vogelknochen drin und Haarsträhnen und ein Tierschädel und Münzen und Astrologiebücher. Ah, schwarze Magie, das ist mir schon lieber. Wie beschafft man sich Zähne? Wenn es Weisheitszähne sind, ist es nichts Besonderes. Und wenn du das Zeug von einem Hellseher geklaut hast, schmeiß es einfach weg. Was macht dir denn Sorgen? Ich will wissen, ob der Kerl gefährlich ist. Zumindest für den Verstand, und das reicht ja schon. Was machst du jetzt damit? Ich hab ein Versteck. Sei ich auf die Glückseligkeit der Tiere. So. Behaupten, die Unschuld des Vorhimmels symbolisieren, die Maulwürfe in ihrem Schlaf. Warst du beim Vorsprechen gerade hier? Ja. Er ist schiefgelaufen. Warst du schlecht? Hey, ich war gut. Ja, aber da war so ein Blonder. Typen wie uns, Grégoire. Dunkelhäutige mit braunen Augen, dunklen Braun und braunem Haar gibt's unendlich viele auf der Welt. Masse erzeugt Gleichgültigkeit, Überfluss ruft Langeweile hervor. Wir gehören zum Massensortiment. Er schütt gut eben. Die Wahrheit ist, dass der Blonde beim Vorsprechen besser war als ich. Du bist eben nicht in Form. Ja, genau. Schließlich wurde mir das Chaos meiner Gedanken heilig. Ja, jetzt mach du weiter, Grégoire. Ich geh jetzt grad hier. Ich zähle auf dich morgen. Ich werd's versuchen. Ich komm vielleicht spät, wartet nicht auf mich. Fährst du in die Stadt? Kannst du mir zwei Bücher mitbringen? Ich hab nicht allzu viel Zeit, Gauthier, ich hab zu tun. Ich hab dir die Titel aufgeschrieben. Futtererbsen und Strategien der Bodenbearbeitung. Bist du sicher, das Gelände hier eignet sich dafür? Natürlich. Hast du sie noch alle, Gauthier? Hast du dir deine Erde mal richtig angeguckt? 2500 Quadratmeter beschissenes Brachland voller Schotter und Scherben. Eine jämmerliche Brache zwischen Müllkippe und Autobahnzubringer, die kein Mensch will. Dieses Stück Land ist kein Haufen Schotter. Ich mache es sauber, ich dünge es. Und womit düngst du es? Mit Hühnerdreck? Mit deiner Scheiße, stell dir vor. Oder wo glaubst du, schütte ich den Kübel aus? Auf der Müllkippe nebenan? Gauthier, du schmierst den Kot unserer Familie auf deine Erde? Na klar. Na klar, das ist ekelhaft. Das nennt man denken, bevor man handelt. Besorg mir diese Bücher, Greg. Okay. Und falls du mein rotgefiedertes Huhn siehst, du weißt schon, das Zwerghuhn, Calamity Jane, bring's her, freiwillig oder mit Gewalt. Ist es schon wieder abgehauen? Ja, meistens läuft es in Richtung Stadt. Ich vermute, es hat nur eines im Kopf, eine Weltreise. Ich sag's ja, es hat eine Westernseele. Besorgst du mir diese Bücher, Greg? Okay. Okay, bis später. Irgendwas stimmt nicht mit Grégoire. Er hat was angestellt. Dem spuken bloß die Mädchen im Kopf rum. Red nicht so von deinem Bruder. Es ist die Wahrheit, das weißt du so gut wie ich. Gut, er hat früher die eine oder andere Dummheit gemacht. Aber das sind alte Geschichten. Woher glaubst du denn, hat Grégoire immer Geld? Na, von den Pizzas. Er liefert auch Pizzas aus. Ein Lieferwagen. Was steht da? Der Zweifel plagt, die Gewissheit behagt. Meister Ferial leitet sie. Liebe, Geld, Wahrheit, erste Sitzung gratis, Geburtshoroskop. Aha, na endlich. Irgendwann musst du doch mal das Haus verlassen. Und jetzt? Wo fährst du hin, alter Mann? Du kommst doch sonst immer donnerstags. Heute komme ich eben am Dienstag. Wolltest du weg? Nein, Großvater. Das will ich hoffen. Du weißt, dass du abends draußen nichts zu suchen hast. Aller Ärger kommt von draußen, von den Männern und von den Büchern. Du weißt doch, dass Ärger auch von den Büchern kommt. Ja. Ich will hier keine Bücher sehen, außer denen, die ich dir leihe. Ich weiß, Großvater. Du bist vernünftig, meine kleine Estelle. Gib mir meinen Kuss und sag mir den Satz. Dieser Kuss ist kein fleischlicher Akt. Er symbolisiert Gemeinschaft, Reinheit und Gehorsam. So ist es gut, meine Süße. Hör zu, ich brauche dich. Ich bin angegriffen worden. Schwer. Du weißt, niemand greift ungestraft das große Prinzip an, das sich durch meine Handlungen kundtut. Du musst mir einen Dienst erweisen. Den letzten mochte ich nicht besonders. Nur eine simple kleine Falle, in die der Angreifer tappen soll. Gestern haben mich zwei junge Kerle überfallen und mir mein Eigentum gestohlen. Mein Eigentum, Estelle, und mein Geld. Also auch dein Geld, meine Süße. Zwei von diesen kleinen Ganoven, die sich an Schwächeren vergreifen. Du hast doch kein Mitleid mit solchen Leuten. Nein, Großvater. Einer von ihnen hat meine Tasche. Und diese Tasche enthält Aufzeichnungen, die auf keinen Fall in befleckte Hände geraten dürfen. Hörst du, Estelle? Ja. Ich habe die Adresse von dem kleinen Dreckskerl, aber er wohnt in einer übervölkerten Bude. Unmöglich, sich da Zugang zu verschaffen und den Bengel zu schnappen. Naja, und wenn er rausgeht? Wenn ich ihn anspreche, wird er mich wiedererkennen und entwischen oder zuschlagen, mich verletzen. Und das willst du doch nicht, Estelle. Nein. Du lockst den jungen Mann zum Lieferwagen. Und wie? Du bist schön, meine Süße. Er ist ein dürrer, ungehobelter Dummkopf. Mit dem wirst du leichtfertig. Du wirst ihm doch nicht wehtun. Immer noch zu empfindsam, Estelle. Viel zu sehr. Dabei folgt alles dem Plan des großen Prinzips. Gefühl ist ein Köder, den der Usurpator den Menschen eingepflanzt hat, um sie ins Verderben zu stürzen. Wenn du meine Nachfolgerin werden willst, Estelle. Ja. Und du trägst die Reinheit für diese große Aufgabe in dir, dann befreie dich von solchen Gefühlen. Der kleine Kretin ist mir egal. Nur meine Tasche ist mir wichtig und die wird er mir zurückgeben. Aber weiter nichts, ja? Rache, Estelle, ist ein Gefühl. Gefühle sind mir fremd. Hast du das vergessen? Nein, Großvater. Gibt's was Neues in Sachen Widder? Es gab drei Opfer am 14. April, am 20. Mai, am 8. Juni. Immer die gleiche Vorgehensweise. Jedes Mal hinterließ der Mörder ein rotes Zeichen. Einen stilisierten Widderkopf. Hat es irgendwas mit unserem Fall zu tun? Ich glaube nicht. Was suchen Sie dann aber in der Widderakte? Ich weiß es nicht. Doch, Sie denken an was Bestimmtes. Sie wissen genau, dass ich nie an was Bestimmtes denke. Vielmehr denken die Dinge an mich. Hm? Und im Moment denkt er wieder an mich. Gibt's einen Zusammenhang mit Ogier? Keinen. Ogier wurde nicht mit der Hippe aufgeschlitzt. Ogier wurde nicht mit der Keule entstellt. Er hat keine Zeichnung auf dem Rücken. Sein ganzes Zimmer wurde durchwühlt, während bei den anderen nichts angerührt wurde. Keinerlei Zusammenhang. Der Laborbericht ist eindeutig. Hier. Diese beiden Schnitte wurden von oben nach unten ausgeführt, sehen Sie? Mhm. Aber diese beiden von unten nach oben. Und das ist rätselhaft, Dongler. Es sei denn, der Mörder wollte zeichnen. Und was? Die Umrisse eines Schädels und zwei Hörner. Das Zeichen des Widders. So zeichnet der Widder nicht. Und er schneidet auch nicht. Er sprayt. Und wenn er schnell machen musste, wenn er kein Spray hatte? Ich finde nicht, dass der Widder vom Widder wie ein Widder aussieht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich stelle mir einen Typen vor, der nichts mit Frauen am Hut hat. Er hasst sie. Ist unfähig, ihr Geschlechtsteil zu zeichnen oder ihre Brust. Aber einen Widder schon. Ein Widder bedeutet männliche Angriffslust. Und auch Einsamkeit. Den Bruch mit der Welt. Das alte Männchen, das allein gegen alle anderen aufsteht. An seiner Stirn prangt eine Waffe. Er ist zum Angriff bereit. Sie driften ab, Adamsberg. Sie träumen. So ist es. Wir haben nichts, was an den Widder denken ließe. Ich denke an ihn, Dongler. Das ist das Problem. Wie weit sind denn die hier? Weiß man schon was über den Toten? Kannten Sie ihn, den Motorradfahrer? Vom Sehen. Komm mal mit, junger Mann. Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg. Ich hab nichts getan, verdammt. Ich guck bloß. Du guckst mir ein bisschen zu viel. Wie heißt du? Grégoire Brabant. Weißt du nicht, dass es ein ziemlicher Fehler ist, am Tatort rumzustehen? Die Bullen suchen immer zuerst unter den Schaulustigen. Weißt du, wer dort ermordet wurde? Irgend so ein Typ, Motorradfahrer. Eine Drogengeschichte, haben sie gesagt. Kanntest du ihn? Nein. Wo wohnst du? In Sta. Rue de Valette? Siehst du, steht alles hier in Augiers Adressbuch. Vincent Augier heißt der Tote. Aber das weißt du so gut wie ich. Hast du Familie? Einen Vater und drei Brüder. Schön. Siehst du sie oft? Wir wohnen zusammen. Wie alt sind deine Brüder? 21, 23 und 25. Und du? 19. Ihr seid keine Kinder mehr und wohnt trotzdem zusammen? Eine Wohnung für jeden können wir uns nicht leisten. Was macht euer Vater? Er war Metallarbeiter. Ist er arbeitslos? Er baut Skulpturen. Oh, Bildhauer. Kronenburg-Bildhauer. Vergessen Sie es, verstehen Sie doch nicht. Woher willst du das wissen? Ist zu hoch für Sie. Ist schon für normale Menschen so, für einen Bullen also erst recht. Tja, wenn du meinst. Kanntest du Augier schon lange? Ich kannte ihn nicht. Du hattest mich an der Strippe, das war deine Stimme am Telefon. Was ist passiert? Dienstagmorgen bin ich zu ihm. Er lag auf dem Boden, blutüberströmt, da habe ich sie angerufen. Wenn ich ihn umgebracht hätte, hätte ich sie doch nicht davon informiert. Vielleicht doch. Was ist Augier, deiner Meinung nach, passiert? Irgendein Bastard, der ihm sein Geld klauen wollte. Sein Geld oder das von jemand anderem? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Dann sage ich's deutlicher. Augier raubt einen Typen aus. Darin hat er Übung. Der Ausgeraubte raubt den Räuber aus und die Sache läuft aus dem Ruder. Oder? Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich denke doch. Den Überfall hast du mit ihm zusammen begangen. Und am Montag wolltest du deinen Anteil abholen. Ich habe nichts gestohlen. Ich glaube, Augier und du, ihr habt da voll in die Scheiße gepackt. Du bist in Gefahr, Junge. In ernster Gefahr. Kapierst du? Ich habe nichts getan. Denkst du, ich blöffe? Ich habe mit deinen jämmerlichen Raubüberfällen nichts zu schaffen. Wohingegen der Kerl, der deinen Kumpel umgelegt hat, ein anderes Kaliber ist. Der kennt kein Erbarmen. Wenn du verschlossen wie eine Auster bleiben willst, bitte. Hier, nimm eine Karte. Da stehen mein Name und meine Nummer drauf. Ist der Lieferwagen nicht mehr da? Was denn für ein Lieferwagen? Ich habe einen Kiosk und kein Auskunftsbüro. Der Lieferwagen von diesem Typen, dem Astrologen. Ach, dem alten Schwindler meinst du wohl. Mhm. Der ist heute Morgen weggefahren. Und tschüss. Naja, vielen Dank. Hey du, kannst du mir helfen? Ich brauche ein Becken mit Wasser. Ein Becken mit Wasser? Fürs Fahrrad. Fürs Fahrrad? Um ein Loch zu reparieren. Ich habe einen Platten. Ich kann das Rad nicht schieben. Also ein Becken mit Wasser. Sag ich ja. Ich habe eins zu Hause. Und, ist es weit? Da drüben. Ich warte hier. Bin gleich wieder da. Hier, dein Rad ist wie neu. Danke. Das ist unheimlich nett. Was ist das da drüben, ein Windrad? Willst du es dir ansehen? Das hat mein Vater gemacht. Er hat schon 7.724 Bierdosen da drin verbaut und 8.965 Kronkorken. Und was soll das Ganze? Das ist der Vier-Ströme-Brunnen in Rom. Er stellt die vier Ecken der Welt dar. Den Ganges, den Nil, den Rio della Plata und die Donau. Kennst du ihn? Nein. Bernini hat ihn gebaut. Aus Büchsen? Das war 1650, da hatten sie noch keine Büchsen, nur Stein. Papa ist total verrückt nach Bernini. Hat er die ganzen Büchsen gesammelt? Vor allem wir, meine drei Brüder und ich. Wir sammeln und sortieren sie nach Farben. Guck mal, die vier Figuren haben jede die Farbe einer Jahreszeit und für jede nehmen wir andere Bierdosen. So ergibt es nicht nur die Welt, sondern auch die Zeit. Aber das ist Papas Idee, nicht die von Bernini. Auch schwarze und blaue Dosen für die Schatten und weiße und silberne für die Lichtflecken. Dein Vater hat ja Mut. Dieser Bernini ist total durchgeknallt. Findest du es schön? Schöner als alles, was ich je gesehen habe. Aber ich muss jetzt los. Was Neues über die Fingerabdrücke? Sie sind auf dem gesamten Boiler. Und auf einem Stuhl, den er benutzt hat, um an den Deckel heranzukommen. Nach ihm war niemand dort. Verdammt. Das ist schlecht. Sehr. Nehmen wir ihn fest. Wir werden eine Hausdurchsuchung bei ihm machen. Wieder eine Panne? Ich wollte nur gucken, wie es vorangeht mit der Schrottskulptur. Ja, das packt die Leute. Vielleicht wird mein Vater eines Tages in der ganzen Gegend berühmt sein. Wer ist der große Typ da mit dem Spaten? Mein Bruder Gautier, er baut unser Essen an. Ist das ein guter Boden hier? Ist voller Schotter, aber er düngt ihn. Und der mit dem Schlips, der da vorhin rauskam, ist? Mein Bruder Guillaume, total korrekter Typ. Bist du nicht korrekt? Klar bin ich korrekt. Was machst du denn so? Was man halt so macht. Und du? Ich auch. Und dein anderer Bruder, wohnt er auch hier? Gratien, ja. Er ist noch nicht wach, er geht spät ins Bett, er ist Schauspieler. Aber er hat nie Jobs. Wohnt ihr das ganze Jahr zusammen? Für getrennte Wohnungen haben wir kein Geld. Und du? Ich bin mit 13 von zu Hause weg. Die waren so betrunken, dass sie es nicht mal bemerkt haben, glaube ich. Wo waren das? In Orange. Ich bin ins alte Theater geflüchtet. Das ist ein bisschen verfallen, aber es ist rund. Und wenn man sich auf die Stufen setzt, geht es einem gleich besser. Guckst du irgendwann mal an. Und was hast du dann gemacht? Alles Mögliche. Und später habe ich deinen Großvater getroffen. Naja, er ist nicht mein Großvater, aber er versorgt mich und gibt mir zu essen. Einfach so? Denkst du, er bespringt mich jeden Abend? Ich habe nichts gesagt. Stimmt aber nicht. Mein Großvater praktiziert die Tugenden. Hä? Kannst ja mitkommen, wenn du mir nicht glaubst. Einfach so? Ich mag dein Gesicht. Das ist hübsch. Ich muss bloß noch das Brot wegbringen. Hier wären wir. Schrotthandlung. Ankauf, Verkauf, alle Metalle, Recycling, Reparaturen, Schweißarbeiten. Und wo wohnst du? Da, in dem Lieferwagen. In einem Lieferwagen? Genau. Kommst du? Au, was soll denn das? Au! Gab's Probleme, meine Süße? Nein. Verdammt, ich wusste doch, dass ich nicht hübsch bin. Estelle, geh zur Brücke und warte auf mein Zeichen. Und jetzt zu uns, du kleiner Mistkerl. Du sagst mir, wo meine Tasche ist. Du hast eine Minute. Scheiß Opa! Pass auf, was du sagst. Niemand beleidigt meine Macht. Sie sind ein Irrer. Sie sind ein Mörder. Sag, vor dem Gesandten des großen Prinzips halte ich meine Schnauze. Sag es! Vor dem Gesandten des großen Prinzips halte ich meine Schnauze. Na also, sprich mir nach und vervollständige. Die Tasche befindet sich... Die Tasche befindet sich in der Werkstatt. In der Ofenröhre vom alten Kohleherd. Hinter einer Kiste Bierdosen. Gut, Gregor. Wie kommt man unbemerkt an deiner Gammlersippe vorbei? Über die Rue Mourmont, die kleine Tür auf der Ostseite. Sieh zu. Abgeschlossen. Der Schlüssel? In meiner rechten Seitentasche. Wollen wir doch mal sehen. Eine Visitenkarte. Adamsberg. Sieh mal an, du hast die Bullen am Hals. Er ist kein Bulle. Doch, er ist einer, du kleines Arschloch. Und nicht der Schlechteste. Ich habe ihn nicht gerne in meiner Nähe. Hast du mit ihm über die Tasche geredet? Er weiß von nichts, er tappt im Dunkeln. Was glaubst du, dass er im Dunkeln tappt, du Trottel? Bist du sicher, dass du nichts von der Tasche gesagt hast? Ich schwör's, wieso sollte ich mich einbuchten lassen? Wie hat er dich geschnappt? Vor dem Haus von Vincent. Dem Motorradfahrer, du bist ein blutiger Anfänger. Ich hab ihn nicht umgebracht. Aber sicher doch. Warum, glaubst du, sucht er dich sonst? Rühr dich nicht, kleiner Scheiße. Ich komm zurück, verlass dich drauf. Hier, Estelle. Halt ihn mit der Waffe in Schach. Ich geh die Tasche holen. Du bist ein Miststück. Eine Verräterin zum Kotzen. Ein paar Sachen stimmten aber. Und was bitte? Orange, das runde Theater. Und dein Gesicht. Der Großvater auch? Und das mit seiner Tugend, das vielleicht auch? Das stimmte. Machst du Witze oder was? Du hättest ihn eben nicht ausrauben dürfen. Seine Sachen, die sind ihm heilig. Hast du nicht kapiert, dass er mich umlegen wird, dein verdammter Großvater? Du redest Stuss. Bist du blind? Weißt du nicht, dass er Vincent umgebracht hat mit 3 Messerstichen in den Bauch? Wer ist Vincent? Der, mit dem ich deinen Alten ausgeraubt habe. Ihr war zu zweit? Ja. Und jetzt sind wir nur noch einer. Und in einer Viertelstunde werden wir null sein. Raffst du es nicht? Hast du nicht kapiert, dass dein Alter ein verfluchter Mörder ist? Du hast kein Recht, so zu reden. Warum sollte er dich umbringen? Weil ich seine Tasche gesehen habe. Was hast du denn gesehen? Faules Zeug, Sachen, die ich nicht kapiert habe. Na siehst du redest Stuss. So, und jetzt hau ab. Estelle. Und wenn er mich findet? Ich bin nicht dein Schutzengel. Er wird zurückkommen, lauf. Warum stellen Ihre Männer alles auf den Kopf? Grégoire ist ein anständiger Junge, Kommissar. Er hat nichts angestellt. Er liefert Pizzas aus. Aber Montagabend war er hier. Wir haben Guinness-Dosengewalt. Mein ältester Sohn Gauthier. Kennen Sie den hier auf dem Foto? Einer seiner Spielkameraden hat das bei ihm versteckt. Grégoire bringt seine Freunde nicht mit hierher. Ich weiß auch nicht, ob er welche hat. Ich sage dauernd, bring wenigstens mal ein Mädchen mit. Aber das nervt ihn bloß. Gratia, sag's ihnen, was dein Bruder am Montagabend gemacht hat. Guillaume? Hat Guinness-Dosen gewalzt. Nein, wir reden von Grégoire. Er hat auch Guinness-Dosen gewalzt. Und Sie? Ja, ich auch. Wir waren im Rückstand. Ihr habt also alle Guinness gewalzt? Nein. Wie das? Christine und Marianne haben Heineken gewalzt. Ihre Freundin? Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob man wirklich verstehen kann, was es heißt, wenn 7 Personen Bierleichen in bunte Marmorplatten verwandeln. Gratia, beleidige das Denkmal nicht. Nichts gefunden, Chef. Bloß gewöhnliches Zeug. Keine Eisenwaren, kein Geld, kein Gerät. Alles leer. Hier liegen Berge von Müll rum, ein richtiger Saustall. Das ist kein Müll, Fernandes, das ist Baumaterial. Die Bierdosen. Wann kommt Grégoire nach Hause? Als Pizzalieferant hat er keine festen Arbeitszeiten. Soll ich nicht hierbleiben? Dann schnappe ich ihn, wenn er zurückkommt. Ordere ein getarntes Auto, Fernandes. Es soll weiter wegparken, drüben hinter der Platane. Grégoire, die Bullen suchen nach dir. Sie haben das ganze Haus durchsucht. Ich hau ab, Gatja. Sag Vater, er soll sich keine Sorgen machen. Ich hau lieber ab, bevor die mir das Ganze anhängen. Welches Ganze? Je weniger du darüber weißt, desto besser für dich. Ich lass von mir hören. Hey, geh nicht raus, Grégoire. Auf der Straße hält einer Wache. Hab ich gesehen. Lenk ihn 5 Sekunden ab, mehr brauche ich nicht. Hey, man pinkelt nicht gegen Bäume. Das ist verboten. Es ist Nahrung für die Bäume. Das stimmt nicht. Davon krepieren sie. Ich schwöre dir, Großvater, hör zu. Sei still. Du hast doch die Tasche. Aber er hat das Geld. 30.000 ist er. Du wirst deinen Fehler wieder gut machen. Er hat mich getreten. Schweig! Hast du das Auto von den Bullen erkannt, 20 Meter vor dem Haus? Vielleicht sind es ja gar keine Bullen. Es sind Bullen, das kannst du mir glauben. Und wenn die Bullen sich verstecken, heißt das, der Idiot ist ihnen entwischt mit meinem Geld. Du wirst es mir wiederfinden, meine Süße. Ein zweites Mal wird er mir nicht folgen. Ich verlange nicht, dass du ihn zurückbringst. Du stellst dich seiner Familie vor, fragst nach Grégoire, verstehst du mich? Ja. Ich brauche den Jungen vor den Bullen, begreifst du? Ja. Sag ihnen, du wärst mit dem Idioten verabredet gewesen und würdest dir Sorgen machen. Gib dich als seine Freundin aus. Sei bestürzt, verliebt, überzeugend, kapiert? Ja. Sobald der Blödmann von sich hören lässt, ruf mich an. Und lass dich nicht von den Brüdern begrapschen. Nein. Und wenn er nicht von sich hören lässt? Ach, du hast immer noch nicht kapiert, was das für eine Familie ist, Estelle. Er wird von sich hören lassen. Du hast doch keine Angst, Calamity. Das wolltest du doch, oder? Raus, eine Weltreise nach Orange. Denen zeigen wir es. Wir zeigen denen, was wir drauf haben. Scheißkerle ihr, Weicheier, ihr könnt mich mal. Fahrt doch, ihr Arschlöcher. Immer hinein in die Scheiben der Glitzerwarenwelt. In die Salons. Lassen Sie die Stadt Lehm fressen. Oxidieren Sie die Wasserleitungen. Füllen Sie die Boudoirs mit feuerflüssigem Rubinstaub. Endlich hält einer. Wie es weitergeht, Calamity? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hilf mir, streng dich an. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Immer noch keine Nachricht von ihm? Nichts. Wir haben gerade die Mannschaft abgelöst und das Fahrzeug gewechselt. Scheiße. Wenn sein Rausch vorbei ist, wird er zurückkommen. Nicht jeder berauscht sich, Dongler. Auch der Kerl hat das Recht auf eine Spritztour. Er hat keine Spritztour gemacht, er ist getürmt. Ich will diese Sippe vollzählig versammelt haben. Auch diesen Guillaume, den wir bisher nie gesehen haben. Guillaume, mein Zweitältester. Jean-Baptiste Adamsberg. Grégoire hat sich nicht blicken lassen. Und vor allem sagt man den Bullen nichts. Ich glaube, Grégoire ist gestern abgehauen, gegen 2 Uhr. Sie alle wissen das. Und schützen ihn durch ihr Schweigen. Aber sie sollten auch wissen, dass dies Schweigen ihn umbringen wird. Was soll das heißen? Bleib ruhig, Papa. Einschüchterungsversuch. Der Junge ist nicht in Gefahr, das wüsste ich. Er ist es, und zwar in Lebensgefahr. Ach, er will doch nur Druck ausüben, drohen, Gefühle erpressen. Soll er seine Geschichte doch erzählen? Was will er denn schon? Ich werde ja wohl noch das Recht haben, mich mit jemandem zu unterhalten. Er ist mein Sohn, oder? Also, entscheide ich. Was weißt du schon, ob es wirklich dein Sohn ist? Portier, fängst du wieder mit der alten Leier an. Jedem seine Eier. Entschuldige. Ich höre, Kommissar. Wenn's nicht interessiert, dann kann ich rausgehen. Ich nehme an, Anfang dieser Woche hat Grégoire mit seinem Freund Vincent Augier auf der Straße einen Kerl ausgeraubt und ihm seine Tasche abgenommen. Grégoire ist kein Räuber. Na gut, ich versuch's nochmal. Grégoire hat, unter Einfluss Augiers, die Tasche von einem Typen gefunden. Sie hatten wohl einen schwachen Moment und haben die Tasche behalten. Gut. Ich glaube, der Inhalt der Tasche ist so tödlich wie eine Bombe. Leider hat Augier sie geöffnet und leider hat er Grégoire davon informiert. Ja, und wo ist er, dieser Augier? Vielleicht könnte er was sagen. Sicher. Nur ist er tot. Ermordet durch 3 Messerstiche Montagabend. Grégoire war zu Hause. Wir haben Guinness gewalzt. Grégoire ist bei seinem Freund vorbeigegangen. Leider hat er die verfluchte Tasche aus Augiers Versteck über dem Wasserboiler geholt. Tut mir leid, Monsieur Brabant. Wir haben seine Finger abgegeben. Ja, aber Herrgott, was ist denn so Schlimmes drin in dieser verfluchten Tasche? Etwas, das wertvoll genug ist, dass ihr Besitzer Grégoire umbringen will. Ja, dann braucht Grégoire die Tasche doch nur zurückzugeben. Zu spät. Er hat alles gesehen. Was denn gesehen, verdammt nochmal? Ich weiß es nicht. Ja, und was soll in diesem Fall beweisen, dass Grégoire in Gefahr ist? Ich habe da eine Vermutung, wem sie gehört. Dem Widder. Dem Widder? Dem Mörder mit der Hippe? Ja, deshalb sagte ich, wir haben es eilig. Der Widder hat Augier getötet und er ist drauf und dran, auch Grégoire zu töten. Ich stelle meine Frage also nochmal. Er ist abgehauen, nicht wahr? Ja, gestern, nachdem er sie gesehen hatte. Ich habe den Wachmann abgelenkt, damit er verschwinden konnte. Darf man wissen, wie? Wenn man den Bullen alle seine Tricks verraten würde. Oh, interessiert mich ganz privat. Ich habe vor ihn hingepisst. Das mochte er nicht. Chapeau. Es war eine meiner Improvisationsnummern. Was hat Grégoire bei sich? Seine blaue Jacke, seinen Rucksack, seine Inline-Skates, sein Walkman, Turnschuhe. Eine andere Tasche hat er nicht mitgenommen? Nee. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen? Nein. Mit mir schon. Er kam zum Mittagessen zu mir am Dienstag. Er wollte mir etwas zeigen. Erzählen Sie. Eine Fotoschachtel mit zerkleinerten Menschenzähnen. Frische Zähne. Utensilien für schwarze Magie. Kram von einem Verrückten. Ich habe ihm gesagt, er soll das Ganze wegschmeißen. Ich habe die Tasche auch gesehen. Und ich habe sie ausgekippt. Du wusstest Bescheid? Genau wie Guillaume und wie Gratien. Wir alle wissen, dass Grégoire Leute ausraubt. Wir alle wissen es, wenn er eine Dummheit macht. Diesmal war es eine Riesendummheit. Da habe ich es mir angesehen. Ich kenne sein Versteck. Vorgestern habe ich die Tasche aufgemacht und alles ausgebreitet. Es war widerlich. Dangla? Es ist 6 Uhr, wissen Sie das? Natürlich weiß ich, dass es 6 Uhr ist. Ich brauche Sie. Es ist Amstrak, verflucht. Ziehen Sie sich was über und kommen Sie her. Die Brabants haben geredet. Es gab tatsächlich eine Tasche und ich weiß, was drin ist. Ich ziehe mir gar nichts an, Kommissar. Ich bleibe in meinem Bett und rühre mich nicht. Auch gut, mein Lieber. Dann komme ich. Ausgepresster Zitronensaft, Sternanis und 2 Zentimeter Wodka dazu. Ich ziehe Kaffee vor. In der Tasche Dongla waren übrigens gestohlene Ausweise. Ein Bibliotheksausweis, ein Kantinenausweis und ein Polizeiausweis. Roland Sauteuil, Breteuil oder Manteuil. Roland Venteuil, Divisionär in Rennes. Venteuil, war der nicht in Po, als er noch Inspektor war? Ja. Ja, ich habe 4 Monate unter ihm gearbeitet, ist fast 20 Jahre her. Jetzt erinnere ich mich, sehr patenter Mann, eine Kämpfernatur. Eiserne Hand in einem eisernen Handschuh. Der wusste eine ganze Menge, wie Sie, Dongla. Wenn sich Vinteuil seinen Ausweis von dem Widder hat klauen lassen, besteht die Chance, dass er den Mann gesehen hat und dass er ihn uns beschreiben kann. Der Widder. Da. Danke. Sind wir immer noch bei dem? Wir haben ihn genau vor uns. Schauen Sie sich hier die Liste an. Das war in der Tasche drin. Die Zähne, die Haare, stammt alles von seinen Opfern. Was sagen Sie dazu? Okkultismus, schwarze Magie. Würde zu der Hippe passen. Ritualmorde, ein Druideninstrument. Hellseherei, Astrologie. Er ist Widder. Aszendent Widder, da bin ich mir sicher. Er unterschreibt mit seinem Sternzeichen. Mittelalterliche Hexenkunst, Voodoo, keltischer Kult, Freimaurerei, Tierkreise. Der hat gleich mehrere Eisen im Feuer. hat nichts von einem Adepten. Der Typ schafft sich seinen eigenen Kult. Eine Hölle visionärer Lehren und der Ausrottung ihrer Widersacher. Ganz schöner Haufen Scheiße. Wo ist Grégoire? In Sicherheit? Auf der Flucht. Hat er die Tasche? Scheint nicht so. Und? Nichts Neues? Doch, ein Päckchen. Woher kommt es? Aus Orange, aufgegeben gestern Mittag. Keine Adresse, keine Nachricht dabei? Nein. 6 Dosen, jede Menge Kronkorken, sonst nichts? Kennt er jemanden in Orange? Ich glaube, in Orange oder Umgebung. Eine Englischlehrerin, die er in der 6. hatte. Grégoire hat ja 1 oder 2 Mal geschrieben. Wissen Sie ihren Namen? Dupont oder Durand. Oh je, die gibt's wie Sand am Meer. Sagen Sie, wer ist das Mädchen da draußen? Eine Freundin von Grégoire. Sie ist gestern hier aufgetaucht und macht sich Sorgen um den Kleinen. Ich dachte, Grégoire hätte keine Freundin. Offensichtlich doch. Seit wann? Seit Mittwoch. Und sie steht seit gestern dort? So gut wie. Sie kommt, sie geht. Sie macht sich Sorgen um ihn. Echt süß. Haben Sie ihr das mit Orange gesagt? Ist doch normal, oder? Mon Dieu. Wer war das am Telefon? Das geht Sie nichts an. Wer? Sie nannte ihn Großvater. Was haben Sie ihm gesagt? Sie können mich mal. Sie sagte ihm was von Orange. Du sagst mir jetzt, wo er ist, dein Großvater. Das geht Sie nichts an. Sag mir, wo der alte steckt, Mädchen, oder du wirst wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Sie sind ja übergeschnappt. Alle Bullen sind übergeschnappt. Er verlangt von dir, dass du ihm hilfst, ihn umzubringen. Grégoire hat ihm seine Tasche geklaut. 30.000. Großvater braucht sie. Ist doch normal, dass ich ihm helfe, verflucht. Da liegst du falsch, Mädchen. Ist er wirklich dein Großvater? Nein. Er ist ein Freund. Er ist mein Beschützer. Dein Beschützer hat 4 Leute umgebracht. Und er wird auch Grégoire töten. Dein Beschützer ist er wieder. Es ist Großvater. Ich sag's Ihnen doch. Du rufst ihn jetzt an, ja? Und sagst ihm, Grégoire sei nicht mehr in Orange. Und du wirst dich mit ihm verabreden, heute, an der Kirche von Star. Die Zeit soll er bestimmen. Ja, mach schon. Du musst fliehen, Großvater. Verschwinde. Die Bullen suchen dich. Verschwinde. Du gemeines Miststück. Komm, Lassie Gauthier, wir haben Dringenderes zu tun. Wie heißt du? Estelle Marc. Sie warten hier. Fernandez, bring Mademoiselle Marc nach Paris zurück und lass sie nicht aus den Augen. Bring sie zum Reden. Ich muss schnellstens nach Orange. Verstanden, Kommissar. Der Widder ist auch auf dem Weg nach Orange. Wir müssen den Jungen vor ihm finden, Dongla. Aber wir wissen etwas, das der Widder, glaube ich, nicht weiß. Was? Dass Grégoire Kronkorken für einen 4-Ströme-Brunnen sammelt. Der Spur werden wir von Café zu Café folgen. Haben Sie Vinteuil erreicht? Er ist im Vorruhestand, seit 8 Jahren. Er hat sich in Valray zur Ruhe gesetzt, in der Nähe von Montargis. Die Concierge hat Vinteuil seit fast 2 Monaten nicht mehr gesehen. Mist. Was machen wir? Versuchen Sie, aus dem Mädchen eine Beschreibung Ihres Großvaters rauszukriegen. Und bringen Sie in Erfahrung, welche Sternzeichen die 3 Opfer des Widders waren. Ist das wichtig? Ich weiß es nicht, Dongla. Ich rufe Sie von Orange aus an. Ja genau, ich möchte eine Anzeige aufgeben. Geh an E für das Mädchen mit dem Fahrrad. Mädchen aus Orange, ich bin in deiner Stadt. Ich warte auf dich in dem runden Theater. Ich liebe dich. Könnten Sie mir den Kronkorken da lassen, bitte? Gern. Hätten Sie zufällig noch mehr? Die sind für meinen Vater, er sammelt sie. Wenn Sie Geduld haben, habe ich in einer Stunde 50 Stück für Sie. Danke, das ist nett von Ihnen. Und, wie regle ich das mit meiner Bank am Montag? Du regelst gar nichts, du gehst nicht hin. Ich bin korrekt und zuverlässig. Ja, dann bist du es mal eben nicht. In einer Stunde sind wir in Orange. Sobald wir angekommen sind, sucht Gratien im Norden, Gauthier im Osten, Guillaume im Westen und ich im Süden. Und bitte, sammelt in den Cafés nicht auch noch Kronkorken. Das ergäbe ein heilloses Durcheinander. Ein junger Mann, dunkelhaarig, schlank, mit Inlineskates, der Kronkorken von Bierflaschen sammelt. Haben Sie zufällig diesen Jungen gesehen? Das ist mein kleiner Bruder. Er sammelt Kronkorken. So ein hübscher, dunkelhaariger Bursche. Große Ohren, schönes Lächeln. Sagt Ihnen das was? Adamsberg, ich hab ihn. Also ich hab meine Kneipe, Le Petit Saint, 50 Meter vom Theater entfernt. Wann war er dort? Zwischen 2 und 3. Wir machen weiter. Der Junge war vorhin hier. Er ist mindestens 2 Stunden geblieben, hat 3 Bier getrunken. Welche Marke? Desperados. Ja, sehr gut. Desperados fehlen uns noch. Für den Frühling. Wann ungefähr war das? So zwischen 3 und 5. Kann mich aber auch irren. Ich überwache meine Kundschaft nicht. Bin ja kein Bulle. Es reicht. Jedem seine Meinung. Ich habe keine Angst vor der Polizei. Haben Sie ihn weggehen sehen? Ja, in Richtung Theater. Ich danke Ihnen. Dort oben sitzt er. Wartet hier auf mich. Sie werden ihn nur wieder in die Flucht schlagen. Dann haltet ihn eben zurück. Kreist ihn ein. Ich hatte doch gesagt, du sollst mich anrufen, wenn was schiefläuft. Es läuft nichts schief. Oh doch. Dermaßen, dass du Kopf und Kragen riskierst. Wieso sind sie hinter mir her? Nicht ich bin hinter dir her, Junge, sondern der Widder. Verstehe ich nicht. Der Mann, den du ausgeraubt hast. Der Widder? Der Typ mit dem roten Mal? Ja. Der, der das Gesicht seiner Opfer unkenntlich macht, ihnen die Zähne rausbricht, die er dann in einer schwarzen Schachtel aufbewahrt. Ich habe ihn nicht ausgeraubt. Wir haben deine Fingerabdrücke auf dem Boiler. Du bist ein Anfänger, Grégoire. Jetzt komme ich in den Knast, oder? Ich habe gar keinen Beweis. Manchmal denkt man, man hätte einen Beweis und dann plötzlich hat man keinen mehr. Aber die 30.000, die sind ein verdammter Beweis. Und? Na komm, gib sie mir. Gute Arbeit. Ein doppeltes Rückenteil. Jetzt verstehe ich, wieso wir nichts bei dir gefunden haben. Das hat Vincent mir genäht. Würde man nicht glauben bei einem Motorradfahrer, oder? Gehört das dir? Das war auch da drin. Reinigung, Kippen, Verkehrsvignetten, Fotokopien, Eier, Obst. M anrufen. Hausmeisterin zusagen. Neue Adresse, Quai de Montbello 4. Aufgewühlt. Von seltsamem Verlangen. Was macht Gratian denn hier? Sah ich Sie heute Nacht an diesem Siehst du doch, er ist zum Spielen hier. Er konnte einfach nicht anders. Zum Himmel hob sie düste ihre Augen voller Tränen. Und Guillaume und Gauthier schauen ihm zu. Zwischen Waffen heller Strahl, anmutig, schmucklos. Weißt du, woran ich denken muss, wenn ich euch vier so sehe? Nein. Die man aus dem Schlummer lässt. An den vier Strömebrunnen. Ich frage mich, ob euer Vater da nicht auch seine vier Söhne baut. Bloß einer ist sein Sohn. Wir wissen nicht, wer. Ein Strom der Skulptur hat ein verschleiertes Gesicht. Das ist der Nil. Damals wusste man nämlich nicht, wo er entspringt. Man kannte auch keine Bierdosen, das soll es heißen. Oder der Nil ist der echte Sohn. Er ist verschleiert, weil dein Vater nicht wissen will, wer es ist. Ach so? Wir reden vom Kramladen des Unbewussten. So sahen meine Augen, ohne sie zu schließen, von meiner Liebe ganz erfüllt dem Tag entgegen. Dongla? Narzissus, was meinst du? Ja? Wir haben den Jungen. Alles glatt verlaufen. Er steht auf der Bühne des antiken Theaters und rezitiert große Dramen. Seigneur, hören Sie es? Ist es zu glauben, dass sie vor Nero sich so lange verbergen konnte? Ja, das ist Britannicus. Du weißt es ja, Narzissus. Besorgen Sie mir für Montag früh einen Durchsuchungsbefehl für Valray. Grund, Suche nach dem Polizisten Roland Vinteuil, mutmaßlich vermisst. Und, Dongla, geben Sie eine Meldung an die Presse. Ja. Sollte Montag in den Morgenzeitungen stehen und über alle Sender laufen. Geben Sie bekannt, dass Grégoire Brabant, der, sagen wir, auf mysteriöse Weise verschwunden war, wohlbehalten wiedergefunden wurde und sich zurzeit für weitere Befragungen in Polizeigewahrsam befindet. In Gewahrsam, das ist sehr wichtig. Schreiben Sie außerdem, dass die Polizei nach dem mutmaßlichen Mörder von Vincent Augier sucht, ja, und von dem jetzt eine Personenbeschreibung vorliegt. Ist Britannicus in Sie verliebt? Aber das ist stilistisch. Na, dann formulieren Sie es eben um, wenn es Ihnen nicht gefällt. Ja. Was ich will, ist, dass der Widder die Nachricht hört, die Verfolgung aufgibt und sich irgendwo verkriecht. Von dem Mädchen weiß er, dass die Bullen hinter ihm her sind. Das ist unsere Chance. Sich verkriecht? So erwischen wir ihn doch nie. Im Gegenteil, Dongla. Ganz im Gegenteil. Nicht ungestraft erregt man Neros Eifersucht. Diese Stadt stinkt. Bleib in der Wohnung deiner Lehrerin, Grégoire. Aber ich werde mich zu Tode langweilen. Geh nicht raus. Ich gebe dir grünes Licht, sobald der Weg frei ist. Wirst du tun, worum ich dich bitte? Okay. Aber jemand müsste Calamity Jane nach Hause bringen. Können Sie sie vielleicht mitnehmen? Verdammt, Grégoire, du also hattest Calamity Jane entführt? Sie wollte was sehen von der Welt. Gauthier muss sie besser pflegen, sie hat Läuse. Wer zum Teufel ist Calamity Jane? Ein Zwerghuhn mit viel Platz im Blut. Du wirst sie doch nicht etwa essen? Nach dem weiten Weg ist sie eh nicht mehr genießbar. Bleib in der Wohnung deiner Lehrerin, Grégoire. Geh nicht raus. Aber ich bin mit einem Mädchen im Theater verabredet. Sag ab. Ich kann nicht. Ich weiß nicht mal ihren Nachnamen und ihre Nummer oder Adresse habe ich auch nicht. Aber du bist sicher, dass du sie kennst? Natürlich. Wie hast du sie kennengelernt? Sie hatte vor unserem Haus einen Platten. Estelle. Sie weiß nichts. Ich bin sicher, sie weiß von nichts. Bist du dir überhaupt bewusst, welches Risiko du da eingehst, Junge? Estelle steht unter dem Schutz des Widders. Ja, sie hat mich in die Falle gelockt, aber sie hat mich auch laufen lassen. Und ihm Bescheid gegeben, dass du hier bist. Ist das nett? Sie weiß nichts. Sie weiß nicht, wer er ist. Nun, das glaube ich auch. Aber wie finden wir sie? Da muss man sich an einen Bullen wenden, der hell sehen kann. Sie? Salut, junger Mann. Jetzt kommst du doch noch rechtzeitig zur Bank. Ich weiß. Ich werde korrekt sein. Sind Sie korrekt? Nein. Stört das nicht bei der Polizei? Schon. Und was machen Sie Unkorrektes? Ich gehe nicht ins Büro. Ich laufe rum. Dann träume ich vor mich hin. Laufe wieder. Wenn ich im Büro bin, zeichne ich. Und wie bearbeiten Sie Ihre Akten? So wie ich es gerade gesagt habe. Ich weiß nicht, ob das in der Finanzwelt gehen würde. Hey, Adamsberg, können wir mal kurz anhalten? Warum? Calamity hat mich vollgeschissen. Oh, merde, hallo. Monsieur Vinteuil ist nicht da. Kriminalpolizei. Was ist denn los? Hat Monsieur Ärger? Ich weiß es nicht. Reden Sie vor allem mit niemand drüber. Und was sage ich, wenn man mich fragt? Man wird Sie nicht fragen. Donglar und ich warten direkt im Haus. Er kommt vielleicht mit einem weißen Lieferwagen, vielleicht sogar zu Fuß. Rufen Sie mich sofort an. Sie sollten die Marke wechseln. Es fehlen noch Desperados. Jede Büchse zählt. Wir warten doch auf den Widder, oder? Ja. In dem Haus von Vinteuil? Ja. Benutzt es als Versteck? Nein, Donglar. Es ist sein Haus. Seit wann? Schon immer. Vinteuil ist der Widder. Das hier habe ich bei Grégoire gefunden. Es stammt aus der bewussten Tasche. Grégoire hat es zusammen mit ein paar Geldscheinen aufgehoben. Hausmeisterin zusagen, neue Adresse, Quai de Montbello 4. Fällt Ihnen nichts auf? Die Schreibe eines Bullen. Genau. Der Widder hat den Ausweis nicht Vinteuil gestohlen. Es ist sein eigener. Haben Sie die beiden Handschriften verglichen? Sind identisch. Es ist dieser Bullenausweis, der so enorm wichtig für ihn ist. Das war der Grund, warum er seine Scheißtasche unbedingt wiederhaben wollte. Bevor er aus unserem Verein ausgestiegen ist, muss er schon lange nicht mehr richtig getickt haben. Astrologie, Hellseherei und schließlich Erleuchtung. Ehrlich? Leider ja. Hey, sachte mit dem Bier, Dongla, ja? Sie dürfen nicht schlapp machen. Werden wir Ihrer Meinung nach lange hier campieren? Ich weiß es nicht. Nicht weiter wichtig, solange es Bücher gibt. Was lesen Sie denn da? Britannicus. Ja, und? Ja, da geht's um Macht und Blut. Es ist dunkel. Wir können nicht mehr lesen. Nein. Schlafen können wir auch nicht. Nein. Ich habe entdeckt, dass alles Unglück der Menschen nur daher rührt, dass sie es nicht verstehen, in Ruhe in einem Zimmer zu bleiben. Verstanden. Er kommt. Guten Abend, Monsieur. Ich bin wegen der Tasche hier. Erinnern Sie sich an mich? Ich habe 4 Monate unter Ihnen gearbeitet, zur Zeit der Affäre Montreux. Und lassen Sie die Waffe stecken, Vinteuil. Sie reden Blödsinn, Adamsberg. Sie haben immer Blödsinn geredet. Alle wissen das. Und Sie waren immer rechtschaffen. Alle wissen das. Ein Verfechter von Disziplin, Prinzipien, Regeln, Gesetzen. So sehr, dass Sie Ihr eigenes Recht erfinden mussten, Vinteuil. Die Irrwege eines Kleingeists führen in die Bedeutungslosigkeit, Adamsberg. Und die Redlichkeit des Meisters in den Mord. Wer redet von Mord? Ich wieder. Michel Lemonnier, Benedict Timon, Raoul Dejonc. Du hast sie umgebracht, sie entstellt, sie gezeichnet. Duzen Sie mich nicht. Große Prinzipien duze ich immer, aus Prinzip. Ich mag sie nicht, Adamsberg, ich habe sie nie gemocht. Ogier war schlicht ein Hindernis. Die anderen aber waren wirkliche Feinde. So hast du sie auch behandelt, du hast sie zeremoniell hingerichtet. Du hast ihre Gesichter zerstört, um auch nach ihrem Tod Macht über sie zu behalten. Du hast sie lebendig gefürchtet und tot. Anmaßende und ungebildete Worte, Adamsberg. Sie verärgern den Mächtigen. Mir ist egal, wen oder was ich verärgere, solange ich mich erkläre. Als ich erfuhr, was in der Tasche war, bekam ich ein klareres Bild von deinem Feind. Deine Opfer hatten alle etwas gemein, was Orgie nicht hatte. Alle waren Sternbild, Skorpion, Aszendent, Skorpion. Für dich macht sowas leider Sinn. Raserei des Fleisches, Lüsternheit, schändliche Wollust. So sieht das Drecksnest des Skorpions aus. Er ist das 12. Element aus dem großen Kreis. Er ist der fluchbeladene Teil. Der fluchbeladene Teil in dir, Wörnte. Der wieder bringt nicht tot. Er stellt die Harmonie wieder her. Ah, du hast sie harmonisiert. Das Schlimme ist, Wörnte, dass du Gefallen daran fandst. Dein Werk begann ja erst. Orgie war nur ein Zwischenfall. Ein störendes Detail in deiner Architektur. Was ist schon ein Mensch bei der großen Masse aller Menschen? Soll ich's dir erklären? Ein Mensch ist einer, der aus Bierdosen einen Brunnen der vier Ströme baut. Ein Mensch ist einer, der einen Typen besucht, der die vier Ströme aus Bierdosen baut. Ein Mensch ist einer, der einem anderen Typen erzählt, dass einer die vier Ströme aus Bierdosen baut. Ein Mensch ist eine Frau, die Kronkorken für den abgibt, der die vier Ströme baut. Ja, das alles sind Menschen. Schmarotzer. Geschmeiß. Was hast du mit deinem ganzen Wissen gemacht, Wörnte? Ich habe es dem Mächtigen dargebracht, um ihm zu dienen. Was, Estelle? Hat sie mich verraten? Hat sie ihnen diese Adresse gegeben? Du liebst sie, weh? Aber was ist schon eine einzelne Frau, Wörnte, über der Masse aller Frauen? Nein, nicht sie hat dich verraten. Wer dann? Deine eigene Bullenschreibe. Das Zeichen des Widders von Fred Vargas. Aus dem Französischen von Julia Schoch. Es sprachen Adamsberg, Volker Risch, Bellier, Christian Brückner, Grégoire, Daniel Wiemer, Estelle, Camilla Rentschke, Danlar, Horst Mendroch, Gratien, Fabian Sattler, Gauthier, Alexander Wipprecht, Guillaume, Florian von Manteuffel, Vater, Matthias Bonnier, Vincent, Dustin Semmelrogge. In weiteren Rollen Axel Häfner, Volker Niederfahrenhorst und Gabriele Schulze. Komposition Harman. Technische Realisation Gertrud Melcher und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Tina Schimanski. Regie Frank-Erich Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.